Es gibt ja diesen Spruch, if I can't dance, it's not my revolution. Und ich denke, das trifft für ganz viele Aktivistinnen und Aktivistinnen zu, dass eine Veränderung der Gesellschaft nicht über Blut, Schweiß und Tränen funktionieren kann, sondern dass zur Emanzipation eben auch gehört, dass man Dinge möglichst lustvoll gestaltet. Proteste gegen die Herren dieser Welt waren und sind berechtigt und allemal Anlass für gesellschaftliche Veränderung. Welcher aufgeklärte Soziologe oder Historiker könnte das leugnen? Nur will heute, bis auf einige alte Kader, niemand mehr so recht mit erhobener Faust und verstaubten Gesängen gegen die Herrschaften antreten. Auch Hassmasken und Steinwürfe sind nicht mehr dernier cri, sondern einfallslos und lästig. Gleiches gilt für gewerkschaftlich verordnete Trillerpfeifen und Plastiklätzchen. Schlichtweg fantasielos. Nein, es gab vor Zeiten eine Parole, die da schon eher richtungsweisend wirkte. Das Kaputte mit Witz in Schach halten. Oder besser noch, es wird ein Lachen sein, das die Welt verändert. Und es war der Situationist Raoul von Eigem, der schon Ende der 60er Jahre in seinem Handbuch der Lebenskunst für die jungen Generationen den Zusammenhang von Lust und Widerstand postulierte. Den Teil echter Freude und echten Feierns zu verstärken, gleicht den Vorbereitungen eines allgemeinen Aufstands zum Verwechseln. Ich denke, dass die Situationisten schon eine wichtige Anregung waren für die hedonistische Internationale und sicherlich die ganze Techno-Kultur, die degeneriert ist zur Love Parade, aber Raves im Freien, umsonst, kostenlos für viele, das sind sicherlich wichtige Traditionslinien, die mit zur Begründung der hedonistischen Internationalen geführt haben. Alexis Passadakis, er ist Koordinator beim globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC und weiß das Auftauchen der Hedonisten als Bereicherung der jungen Protestkultur durchaus zu schätzen. Die hedonistische Internationale, ein bunter Haufen, der seit dem G8-Gipfel in Heiligendamm seinen Widerstand temporär, regional und lustvoll inszeniert, ohne sich, wie zu lesen steht, an heiligen Büchern oder sonstigen Ismen zu orientieren. Es gibt keine Ideologien, keinen Masterplan, keine weise Präsidentin, keine Führer, sondern vielmehr einen Bewusstwerdungsprozess, zu dem jeder Mensch mit seinen Ideen und seinem Tun beitragen kann. Postmoderner Protest also. Anything goes. Da wird der städtische, auch der virtuelle Raum des Internets zur Bühne gemacht und realsatirischer Protest aufgeführt. Man interveniert tanzend in Nazi-Kneipen, erobert kostümiert den öffentlichen Raum oder feiert Partys in Nahverkehrsmitteln. Mehr noch, die Hedonisten jubeln, ironisch genug, Spekulanten zu, die als graue Herren verkleidet ganze Stadtviertel übernehmen wollen. Und wenn es ganz aufsehenerregend werden soll, erfindet man das Kommando Tito von Hardenberg und schiebt einem Magazin wie Polylux hanebüchene Informationen in Sachen Drogenkonsum unter, die von den eiligen Rechercheuren der Sendung prompt akzeptiert und wiederum von den Hedonisten via Internet nachträglich als Fälschung entlarvt werden. Wir, Angehörige des Kommandos Tito von Hardenberg, der hedonistischen Internationale, haben heute am 10. April des Jahres 2008 das öffentlich-rechtliche Musik- und Drogenformat Polylux angegriffen. Gehorsam macht meistens oder eigentlich immer keinen Spaß und deshalb gehört das dazu. Und es transportiert natürlich auch zielgerichtet politische Botschaften, wenn man ungehorsam ist und bestimmte Regeln ablehnt und bewusst und gezielt bricht. Tumult, chaotische Zustände im Alexa-Kaufhaus in der Nacht. Bei der Eröffnung des größten Shoppingcenters im Ostteil von Berlin gab es in der Nacht unter den 5000 Kunden Prügeleien und Verletzte. Auch die Unabhängigkeit von äußeren Dingen halten wir für ein großes Gut. Nicht, um uns in jeder Lage mit wenigem zufrieden zu geben, sondern um, wenn wir das meiste nicht haben, mit wenigem auszukommen, weil wir davon überzeugt sind, dass jene, die den Überfluss am meisten genießen, ihn am wenigsten brauchen und dass alles Natürliche leicht, das Sinnlose aber schwer zu beschaffen ist. Epikur. In Griechenland unterwegs von ca. 342 bis 271 vor Christus. Einer dieser klugen, bärtigen Philosophen, die schon damals keinen Mercedes fahren und auch kein Armani-T-Shirt tragen wollten. Ein Hedonist der Antike, für den statt ausuferndem Konsum die Freude am Leben höchstes Gut war. Seine Haltung zur Welt hat sich die neue Internationale neben anderen Träumen in ihr virtuelles Manifest geschrieben. Die hedonistische Internationale will fröhliches Miteinander, Anarchie, Die Ideen Epikurs, bunte Freude, Sinnlichkeit, Ausschweifung, Freundschaft, Gerechtigkeit, sexuelle Toleranz, eine Welt ohne Grenzen und Diskriminierung und alle schönen Dinge, die heute nicht und vor allem nicht für alle Menschen verwirklicht sind. Ein Lachen wird es sein. Situationisten, Antiautoritäre, Kommunaden, Spontis, sie gaben den Anfang jener Protestkultur, die heute von Hedonisten, aber auch von Clownsarmeen und Protestakademien bunt und kreativ weiterentwickelt wird. Was daraus folgt, wieder einmal? Die Jugend ist gar nicht so. Sie ist ganz anders. Und bewegt sich doch. Nicht nur im modischen Outfit oder auf Arbeitsämtern. Macht sich sichtbar. Macht Probleme. Und ist doch nichts anderes als der Seismograph für den Zustand unserer Gesellschaft. Also kann es durchaus klug sein, die Verhältnisse lachend zum Tanzen zu bringen. Und noch einmal den alten Epikur zu lesen. Auf alle Fälle.